Unsere VV hatte dann ein saugutes Ergebnis, Wahlbeteiligung von 54%, wobei 51 für Weiterstreiken waren und nur 49% fürs Aufhören. Dazu kommt auch noch, dass ca. 2000 Streikbefürworter aktiv zu Hause streiken. Vielleicht erzählen wir mal was zum chronologischen Ablauf unseres Streiks. Als die Gesamt-VV am 8.12. den Beschluss zum Streik und zur Besetzung ergab, waren wir erstmal total begeistert. Ausgerechnet wir, die TFH, verschrien als Aktenkofferträgerfraktion und als DIN-Norm-Fetischisten. Bis dahin hatten wir durchaus schon was unternommen gegen die Missstände in unserem Studium. Aber halt immer auf die brave, reformistische Art und Weise. Letzten Sommer zum Beispiel, als wir mit 1000 Leuten bei Turner waren und ihnen mit unserem Präsi zusammen eine Resolution übergeben wollten und wo Turner sich klammheimlich durch den Hintereingang verpisst hat. Es ist bislang nichts passiert. Und dann fingen die ersten Hochschulen an zu streiken. Und wir dann auch, seit dem 7.12. Über Weihnachten blieb das Haus Bauwesen besetzt. Die Stimmung war einfach sahnemäßig. Am 3.1. wurden wieder Lehrveranstaltungen angeboten und inzwischen ging bei einigen Leuten hier der Stift 1 zu 10.000, wenn sie an ihre Scheine dachten. Das Scheindenken war wie eine Seuche. Die Sprengtrupps zogen den ganzen Tag durch die Häuser, dabei gab es noch so viel zu tun. Vor allem rückte der 6.1. immer näher, an dem wir nochmal über die Weiterführung des Streiks abstimmen wollten. Das haben wir dann auch getan und obwohl mehr dafür als dagegen waren, hat es halt nicht für eine Zweidrittelmehrheit gereicht. Woraufhin einige von uns echt voll losgeheult haben, total frustriert.